Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Dezemberausgabe von Pressing. In der Erstausstrahlung am 7.12. ab 20 Uhr hört ihr am Mikrofon Michael. Ja, hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie in der Wiederholung. Und oder hört ihr Pressing nicht bei Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Raum, auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz, dann läuft die Sendung im Austausch. Ihr könnt beim Bermudafunk natürlich auch im Kabelnetz, zum Beispiel im Rhein-Neckar-Raum auf der 107,45 hören oder weltweit im Livestream bei den meisten Stream-Anbietern oder direkt über die Homepage des Bermudafunk www.bermudafunk.org hören. Ja, dort ist Pressing wie alle anderen Sendungen des Bermudafunk 7 Tage nach Ausstrahlung in der Mediathek nachzuhören oder auch auf der Homepage von Pressing www.pressing.blogsport.eu. Schwerpunktthema ist heute ein Gespräch mit Markus Kellmann vom MVD, dem ersten schwul-lesbischen Sportverein in Mannheim. Dabei wird es um die Entwicklung des MVD, seiner Bedeutung in der queeren Community gehen und ja, was es heutzutage heißt, schwul zu sein. Zur Einstimmung gibt es aber vorneweg etwas Musik mit den bezeichnenden Worten No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, life, I'm on the right track, baby. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, babe. I was born this way. Don't let it stop and regret, just let it stop instead. I'm on the right track, babe. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. I was born. Left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, should I or orient me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Ja, Gratulation dir, Markus Kellmann, und ja natürlich allen Mitgliedern und Freunden des ersten schwul-lesbischen Sportvereins in Mannheim, dem MVD, zum 25-jährigen Jubiläum. Ja, 25 Jahre MVD. Das heißt aber auch, dass im Sport immer noch nicht genügend Toleranz für LGBTIs vorhanden ist, oder? Wie siehst du das? Ja, hallo Michael. Erstmal herzlichen Dank für die Gratulation. Wir freuen uns, dass auch unser Jubiläum bis zu euch durchgedrungen ist. Ja, also 25 Jahre schwul-lesbischer Sport in Mannheim würde ich jetzt aus heutiger Perspektive gar nicht mal so sehr jetzt mit dem gesellschaftlichen Kontext der Diskriminierung in Verbindung bringen. Wir sind, sage ich mal, heute eher eine Bereicherung oder heben so ein bisschen die bunte Vielfalt nochmal hoch. Hat aber natürlich eine Geschichte, unser Verein. Also vor 25 Jahren, wir erinnern uns, Mitte der 90er, haben schwule Lesben, auch Trans- und Intermenschen, noch einen ganz anderen Stand in der Gesellschaft gehabt. Wir erinnern uns, es gab keine eingetragene Lebenspartnerschaft. Die Ehe für alle war noch gar nicht dran zu denken. Harpe Kerkeling, Alfred Bjulek wurden damals noch zwangsgeoutet, weil sie selber eben sich zu diesem Schritt nicht entschließen konnten. Und damals hat der MVD schon eine Art Schutzraum geboten. Also da war man sozusagen eine Organisation, wo schwule Lesben sich nicht verstecken mussten, wo sie sich nicht vor Ausgrenzung Sorge haben mussten, sondern da konnten sie so sein, wie sie wollten. Heute ist es ein bisschen anders. Wir sind in der Gesellschaft weitergekommen. Trotzdem hat ein schwul-lesbischer Verein immer noch seine Bedeutung. Auch heute werden LSBTI-Menschen immer noch diskriminiert. Gerade gab es eine Studie, die Gewalt gegen LSBTI-Menschen hat zugenommen in der Gesellschaft. Sie nimmt nicht ab, sie nimmt zu, auch wenn wir politisch weitergekommen sind. Drum hat ein schwul-lesbischer Verein immer noch seine Bedeutung, immer noch seine Wichtigkeit. Ich will aber auch so ein bisschen die soziale oder die gemeinschaftsfördernde Bedeutung eines queeren Sportvereins erwähnen. Wenn man an so einen Dorfverein denkt, da ist ein Sportverein auch immer ein bisschen Kontaktbörse, Partnerbörse und Ähnliches. Und auch wir sind Anlaufstelle für Menschen, die neu nach Mannheim kommen, die einen queeren Hintergrund haben, einfach Kontakte suchen, vielleicht auch den Lebenspartner suchen und bei uns auf Gleichgesinnte treffen. Drum gibt es den MVD auch nach 25 Jahren noch und wir haben alle weiterhin viel Freude an unseren sportlichen Aktivitäten. Ja, MVD... Wenn ich nach Kontakten zu euch gesucht habe, da habe ich dann immer schwul-lesbischer Sportverein in Mannheim eingegeben. Was heißt MVD eigentlich? Ja, MVD steht für Mannheimer Volleydolls. Vor 25 Jahren saßen 7 Spaßvögel beieinander, die gern Volleyball gespielt haben, die auch eine Halle anmieten wollten, eben als Volleyballspieler. Und eine Halle anmieten bei der Stadt konnte man und kann man auch heute noch nur als Verein. Und die haben sich einfach den Namen damals Mannheimer Volleydolls gegeben. Ein bisschen Augenzwinkern dabei. Und dann, ja, später kamen Schwimmer dazu und eine große Fitnessabteilung kam hinzu. Mittlerweile auch Fußball, Badminton, viele andere Sportarten. Wir bieten über 20 verschiedene Trainings an in der Woche. Und da ist der Name Volleydoll natürlich nicht mehr ganz so treffend, auch wenn wir noch Volleyballer bei uns haben. Aber die Abkürzung MVD ist so ein bisschen, ja, wir haben uns sozusagen von dem Volley im klaren Namen ein bisschen abgehoben, wollen aber die Wurzeln nicht verleugnen. Darum steht MVD immer noch für unseren Verein und heißt Mannheimer Volleydolls, wie gesagt, aber der Fokus liegt nicht mehr nur auf Volleyball. Ja, Volleyball, gutes Stichwort, ist wohl nicht zufällig die erste Sportart gewesen, in der ihr aktiv wart. Ja, Volleyball gibt es schon, ich glaube, Jahrzehnte, Mixed-Teams und ja, ich glaube auch LGBTIs haben es da schon einfacher wie in anderen Sportarten, oder wie würdest du das einordnen? Na, ich selber will kein Volleyballer, darum fällt es mir jetzt schwer, es so komplett einzuordnen, aber es gab vor kurzem zwei bekannte Volleyballspieler, die sich als homosexuell geoutet haben. Das hat ein bisschen Anklang in Medien gefunden, wurde aber in der Sportart selber völlig entspannt und gut aufgenommen. Darum gebe ich dir recht, im Volleyball scheint da eine sehr entspannte Haltung vorzuherrschen. Und richtig ist auch, dass viele schwul-lesbische Vereine ihre Wurzeln im Volleyball haben. Ich denke an den großen Frankfurter Verein, der FVV, Frankfurter Volleyballverein. Auch da war Volleyball die erste Sportart, die gegründet worden ist. Warum das so ist, fällt mir jetzt schwer zu erklären. Ich war damals nicht dabei, als die queeren Vereine vor 20, 30 Jahren gegründet worden sind. Ja, du hast schon das Outing schwulen Volleyballspielers angesprochen. Ja, etwas länger her ist das Outing von Thomas Hitzelsberger. Und ja, im Vorfeld hast du mir auch erzählt, dass ihr da ja zu dem Tag eigentlich auch eine besondere Bewandtnis gespielt habt, der da für euch eine besondere Bewandtnis darstellt. Ja, das war ein sehr spannender Tag für uns. Also ich habe mit ihm im MVD die Quadratekicker gegründet, also die Fußballabteilung. Und im Januar 2014 klingelte an einem Mittwoch bei mir das Telefon. Ich war damals Abteilungsleiter Fußball im MVD und hatte eine Redakteurin des Südwestrundfunks am Apparat, die mich fragte, ob sie für die Landesschau einen Beitrag bei uns abends im Training drehen dürfen. Herr Thomas Hitzelsberger hätte sich geoutet. Und ich habe kurz Rücksprache gehalten mit den Mitspielern, ob das in Ordnung wäre. Für die meisten war es in Ordnung. Und wir haben dann dem SWR zugesagt. Kurz darauf hat ein weiterer Redakteur angerufen, ob ein zweites Kamerateam kommen dürfte. Sie würden gerne einen Beitrag drehen für ein Jugendmagazin im SWR. Und wollten auch gerne O-Töne sammeln von schwulen Fußballern zum Hitzelsberger Outing. Kurz darauf rief nochmal die erste Redakteurin an, ob sie nicht nochmal einen weiteren Beitrag mit ihrem Kamerateam machen dürften für die Tagesthemen abends im Fernsehen. Und so waren wir bundesweit in der Landesschau und vor allen Dingen in Tagesthemen abends zu sehen und haben dann auch an dem Tag eine gewisse bundesweite Bekanntheit erreicht. Es folgten später noch weitere Sendungen, ob im Radio oder im Fernsehen oder in verschiedenen Zeitungsartikeln über uns. Drum erinnere ich diesen Tag immer noch sehr, sehr gern zurück und es war eine sehr spannende Geschichte für uns. Ja, Hitzelsberger meint inzwischen, dass die Fans bereit wären für schwule Spieler. Es ist ein etwas schwieriges Thema. Du hast vorhin schon das Zwangsouting von verschiedenen Prominenten vor Jahrzehnten angesprochen. Du bist auch oder warst du Abteilungsleiter Fußball? Wie siehst du das im Fußball, ein Outing? Ja, also mal so aus Betrachter der Profifußballszene würde ich mich natürlich freuen, wenn es ein Outing eines noch aktiven Fußballers gäbe oder vielleicht sogar mehrere. Ich glaube, wenn sich mehrere zusammentun würden, hätte es jeder auch ein bisschen einfacher, weil der Fokus nicht nur auf einem Spieler liegen würde. Ich glaube, dass Profifußballer eine unglaubliche Vorbildwirkung gerade bei Kindern und Jugendlichen haben, dass sie eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten, die auch hier das Thema auf LSBTI-Menschen lenken könnten im positiven Sinne. Es ist klar, dass es schwule Fußballer geben muss. Ja? Hitzelsberger ist ja das beste Beispiel, dass es mindestens einen gab, der 50 Mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist und homosexuell war. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Schritt wäre für die Gesellschaft, für den Profifußball auch an sich, weil es ja auch in den Medien häufig Thema ist. Warum gibt es da noch niemanden, der sich in aktiven Zeiten geoutet hat? Schwebt ja immer noch so ein großes Fragezeichen durch die Stadien. Andererseits kann ich nicht beurteilen, weil ich in diesem Profizirkus ja nicht dabei bin, wie es dann dem Spieler gehen würde, der sich da in die Öffentlichkeit wagt. Philipp Lahm hat ja in seinem Interview oder in seinem Buch, glaube ich sogar, im Anfang des Jahres sich positioniert, dass er sich zwar auch freuen würde, wenn sich ein Spieler outen würde, aber hat eher davon abgeraten. Er meinte, der Profifußball wäre noch nicht so weit. Also er hat es eher so ein bisschen von den Gefahren her beleuchtet, die so ein Spieler auch eingehen würde. Und ja, das ist vielleicht der Grund auch, warum sich noch keine weiteren Spieler aktiv noch in ihrer Karriere sind, geoutet haben. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wenn man mal davon ausgeht, irgendwie so Größenordnung ist, glaube ich, 10-20% in der Gesellschaft von homosexuellen Menschen. Wenn man das so auf einen Kader von 20 Mann umlegt, dann müssten mindestens 1 bis 2 Spieler in jedem Team schwul sein. Ja, solange die erfolgreich sind, sehe ich da, glaube ich, auch kein Problem. Bloß sie machen sich, würde ich sagen, vielleicht auch in gewisser Weise angreifbar. Ja, angreifbar, glaube ich, vor allen Dingen, weil natürlich die Aufmerksamkeit auf diesen Spieler sehr, sehr groß wäre. Also im Profifußball herrscht ja ein enormer Leistungsdruck. Die Jungs haben ja echt von einer nahezu 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung im Verein, aber auch durch die Öffentlichkeit einen unheimlichen Druck. Und jeder Fehlpass, jeder Leistungsabfall und jedes private Problem wird gleich an die Öffentlichkeit gezerrt. Und natürlich wäre ein Spieler, der sich als homosexuell outet, unter besonderer Beobachtung. Und es kann natürlich sein, dass dieser besondere Druck der Karriere schaden würde. Es kann natürlich auch sein, dass, wenn es ein Verein ist, in dem Vorbehalte herrschen, sei es aufgrund der Strukturen im Verein, aber auch in der Mannschaft selbst. Und eine Mannschaft muss ja auch menschlich funktionieren und hat ja auch sehr unterschiedliche Charaktere oftmals. Wenn da Ausgrenzung stattfinden würde oder nehmen wir an, der Leitwolf im Team oder der mit Abstand beste Spieler ist leicht homophob, welche Chance hätte dann noch ein homosexueller Spieler in dieser Mannschaft? Darum gibt es da viele Fragezeichen, viele Probleme, die einfach noch da sind. Aber ich glaube schon, dass wenn mal der Schritt gegangen wäre und wir ein paar homosexuelle Spieler hätten, würde es sich auch wieder normalisieren und wieder ein bisschen einrenken, das Ganze. Ja, darum warten wir mal ab, was da kommt. Ich bin gespannt, neugierig, habe die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ich glaube, der alleinige Erste hätte es echt nicht einfach. Ja, in Australien hat sich Josh Cavallo geoutet. Ist jetzt meines Wissens der zweite Spieler, der sich geoutet hat. Der erste, ich habe jetzt gerade den Namen nicht greifbar, der hat ein recht schweres Schicksal erlitten. Er hat sich ja dann umgebracht, weil er dem Druck nicht mehr standgehalten hat. Ja, das ist ein Fall aus Großbritannien, den du gerade beschreibst, ein sehr trauriger Fall. Da hat sich ein Profifußballer eben geoutet und einige Jahre später das Leben genommen. Das ist so abschreckende Beispiel eben, was öffentlicher Druck auch aus Menschen machen kann in dem Moment und ja, welcher Stigmatisierung auch Homosexuelle oftmals heute noch ausgesetzt sind. Aber es ist eine Weile her, wie du sagst. Es gibt auch in den USA zwei Profifußballer, die sich geoutet haben. Auch da gab es einige wenige homophobe Reaktionen darauf, wobei es da einen großen Widerstand, dann eine große Solidaritätsbekundung in den Stadien gab mit den homosexuellen Spielern. Also als dort einige wenige kritische Stimmen aufgekommen sind, haben diese Spieler eine große Unterstützung erfahren. Und es ist, glaube ich, eher ein ermutigendes Signal, dass wenn einige wenige immer noch meinen, diskriminieren zu müssen, dass dann die große Mehrheit dagegen vorgeht und ein Zeichen setzt. Und genauso wünschen wir uns eigentlich auch in Deutschland hier, wenn es Ressentiments geben würde, dass dann die Mehrheit sozusagen sich solidarisiert und mit demjenigen gemeinsame Sache macht. Ja, ihr hört die Dezemberausgabe von Pressing in der Erstausstrahlung am 7.12. auf Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Raum auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz oder zu einem anderen Zeitpunkt im Wiederholungsfunk oder im Austausch bei einem anderen freien Radio. Heute mit Markus Kellmann, dem ersten Vorsitzenden des schwul-lesbischen Sportvereins Mannheims, dem MVD. Ich glaube, Fußball sind wohl mit die meisten Aktionen gegen Homophobie im Sport am Start. Aber trotzdem sind hier auch immer noch die meisten Diskriminierungen, würde ich sagen, zu notieren. Widerspruch oder liegt es an der Popularität? Also bei den Aktionen haben wir ja schon einiges erlebt. Jetzt im Sommer zum Beispiel die Regenbogen-Aktionen rund um die EM. Auch wenn sie die UEFA teilweise abgelehnt hat, ich denke da an die Beleuchtung des Münchner Stadions, gab es doch etliche Solidaritätsbekundungen. Es gibt in vielen Bundesliga-Vereinen queere Fan-Trupps. Es gibt Regenbogenfahnen vorm Stadion als Eckfahnen, als Kapitänsbinde. Diese Aktionen sind wichtig und sind gut, einfach um Spieler zu ermutigen, aber auch um eben der Vorbildfunktion des Fußballs in die Gesellschaft gerecht zu werden. Also ich denke da eben auch an den Jugendfußball, an die Jugendlichen selbst, die die Fußballer anhimmeln und so eben auch ermutigt werden, wenn sie selber homosexuell sind, sich zu outen oder aber, wenn sie nicht homosexuell sind, nicht gegen mögliche homosexuelle Spieler vorzugehen. Was nun den Vergleich zwischen Sportarten angeht, tue ich mir schwer. Ich habe keinen Überblick über alle Sportarten. Aber richtig ist, dass der Fußball schon ein sehr raues Geschäft ist. Also ist der männliche Fußball ist ja sehr macho-dominiert, sage ich mal. Wir kennen alle die breitbeinigen Fußballer vom Freistoß oder das Gespucke aufs Spielfeld. Da ist schon immer sehr viel Männlichkeitsgehabe mit dabei. Vielleicht eine Ausnahme gibt es, wenn ein Spieler einen Freistoß will, kann er auch mal die Drama-Queen auspacken und sich auf den Rasen wälzen, das gibt's auch. Aber wie gesagt, ich glaube, so eine Fußballmannschaft funktioniert auch durch Männlichkeitsgetue und auch durch eine sehr dominante Haltung. Und da passt das Klischee des weichen, des soften Homosexuellen vielleicht nicht ganz so rein. Ja? Und das schwingt alles immer so ein bisschen mit in dieser Diskussion, ist der Fußball homophob oder nicht. Also ich behaupte, auch im Fußball hat sich vieles gewandelt. Aber noch gibt es eben keinen, der sich geoutet hat. Und darum ist da immer noch ein großes Fragezeichen, immer noch eine Lücke. Und es muss noch ein bisschen was getan werden. Ich denke auch immer so, nicht nur den Profifußball, sondern was passiert auch im Dorfverein, wenn sich da ein 16-Jähriger outet? Wird der von seinem Trainer, von seinen Mitspielern aufgefangen, unterstützt und so genommen, wie er ist? Oder muss der Sorge haben, dass er ausgegrenzt wird? Ja, also das ist mal eine Diskussion, die häufig im Profibereich stattfindet. Aber ich finde es auch wichtig, wenn wir an den Amateurfußball, an die breite Masse denken. Und da kann man auch in der Trainerausbildung, in der Funktionärsausbildung, in Verbandstreffen und Ähnlichem auch noch ganz, ganz viel bewegen, um da ein bisschen den Fokus und die Entspanntheit zu fördern, auch in den breiten Vereinen. Ja, ganz wichtig in den unteren Ebenen des Vereinsfußballs. Und da müssen wir aber auch die obere Ebene des Fußballs vielleicht noch ein bisschen ansprechen. Gerade die Verbände, die haben da ja eine denkbar schlechte, wie ich meine, Zwitterhaltung. Also einerseits immer mal wieder eine gute Aktion machen, wo sich dann Spieler rundum gegen Homophobie aussprechen. Allerdings, du hast schon die Regenbogenfarben in München angesprochen, die ja von der UEFA untersagt wurden. Jetzt die nächste WM läuft in Katar. In Katar steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Nicht ganz einfach. Ja, nicht nur nicht einfach, sondern eigentlich auch, sage ich, skandalös. Ja, wenn man sich mit vielen Kampagnen hervortut, sei es gegen Rassismus, sei es gegen Homophobie, da muss man auch klare Kante zeigen. Dann dürfen es keine Lippenbekenntnisse sein. Da muss man auch das leben und auch aktiv umsetzen in der Realität. Und ja, wenn ich an die WM-Vergabe nach Katar denke, du hast es gerade erwähnt, dann ist es genau das Gegenteil. An so ein Land darf kein Großereignis wie eine Fußball-WM vergeben werden. Im Gegenteil, da gibt es Menschenrechtsvergehen, wo einem nur kalte Rücken runterlaufen kann, sei es beim Bau der Stadien. Ja, wir haben alle die Diskussion über Sklaven in heutiger Zeit in den katarischen Stadien mitbekommen, aber auch an die gesetzlichen Regelungen gegen homosexuelle Menschen in Katar. Das ist bekannt, das weiß man, und dann darf so ein Land eine Fußball-WM einfach nicht erhalten. Das Organisationskomitee in Katar hat auch homosexuellen Fans, die das Land besuchen wollen während der WM, davon abgeraten, das Land zu besuchen oder, wenn sie es tun, dort ihre Homosexualität zu verstecken. Also eben sich nicht frei und normal zu verhalten, sondern so zu tun, als wären sie jemand anderes. Und ja, nochmal, ein solches Land darf eine Fußball-WM einfach nicht bekommen. Ja, eigentlich ein No-Go. Sportereignis in solche Länder zu verlegen, aber ja, in allen Sportarten. Ja, da, wo das Geld offensichtlich eine Rolle spielt, da ist beim Fußball dann auch die Moral nicht mehr ganz so wichtig. Wir denken an Sponsoring vom FC Bayern durch Katar, auch da fließen ja Millionen und auch das wird heftig kritisiert. Trotzdem hält der FC Bayern daran fest und da ist das Geld einfach wichtiger als alle Vorsätze und alle Regenbogenaktionen, die man so durchgeführt hat. Wir erleben es alle mit, ich würde sagen, hier in Deutschland und vielen anderen westlichen Ländern hat sich die Situation für LGBTI-Leute wohl gebessert, auch wenn du schon angesprochen hast, dass die Übergriffe leider gerade gegen Transsexuelle zunehmen. Aber weltweit habe ich jetzt eher den Eindruck, dass sich die Situation verschärft, gerade was so Gesetzesvorhaben beziehungsweise die Gesetze in osteuropäischen Ländern angeht. Wie würdest du das einordnen? Ich sehe es ähnlich wie du, Michael. Das ist so ein bisschen das traurige Kapitel momentan, gerade in Osteuropa. Wenn ich an Polen denke, an Ungarn denke, auch an Russland denke, wo interqueer, trans Menschen heftigst diskriminiert werden, und zwar nicht nur durch die Bevölkerung, sondern auch oder vor Teilen der Bevölkerung, sondern auch durch die Politik. Da ist so das typische Phänomen, wenn ein Politiker oder eine Partei Schuldige braucht, dann sind Homosexuelle immer gern genommen. Und dann kann man auch mit Stigmatisierung, mit Streuen von Gerüchten oder auch mit knallharten Restriktionen auf andere zeigen, um von eigenen Fehlern abzulenken. Und genau das passiert momentan in diesen osteuropäischen Ländern. Wir haben häufig Kontakt zu SpielerInnen aus diesen Ländern, die zu uns zu Turnieren kommen oder die wir auch bei anderen Turnieren treffen. Die haben es wirklich nicht einfach dort. Die Gesellschaft eben ist da immer heftiger auch dabei, solche Menschen im Alltag auszugrenzen und zu bedrängen. Und für diese ist immer eine große Freude, zu uns nach Deutschland zu kommen und bei uns eben zu erleben, wie entspannt und wie offen man hier einfach sein Sein ausleben kann. Er macht uns große Sorge, auch weil wir natürlich die Sorge haben, dass die Zeiten bei uns mal wiederkommen könnten. Auch wir sind nicht davor gefeit, in Westeuropa oder auch in Deutschland, dass bei uns mal wieder Parteien an der Macht sind, die davon leben, dass sie Menschen ausgrenzen und gegen Minderheiten vorgehen. Darum beobachten wir das mit Sorge und auch deswegen sind wir politisch engagiert und halten die Regenbogenfahne umso deutlicher nach oben. Ja, wichtiges Zeichen in der aktuellen Situation, weil es ist eben nicht nur so die Gewalt in der Bevölkerung, sondern eben auch ganz knallhart strukturelle Gewalt, wo sich eben auch in Gesetzen ausdrückt, wo dann die Menschen teilweise in Gefängnissen landen. Ja, also es muss ja nicht immer gleich die Gefängnisstrafe sein. Es ist ja auch, das haben wir in arabischen Ländern sehr, sehr häufig eben und auch in Afrika ganz stark, dass queere Menschen im Gefängnis landen, hast du völlig recht. Aber es reicht ja auch schon, wenn du beruflich nicht vorwärts kommst, wenn du auf der Straße angegangen wirst und körperliche Gewalt erfährst und die Polizei nichts tut, sondern im Gegenteil solche Fälle noch in der Schublade verschwinden lässt. Es reicht ja auch, wenn die Nachbarn dich diskriminieren, wenn die Familie dich ausgrenzt. Das sind auch schon ganz, ganz schwierige Schicksale, wo man gar nicht dran denken möchte, dass es auch den Menschen bei uns mal so ging. Und eben, wie du sagst, wenn die Politik dann auch noch mitspielt und solche Menschen nicht in Schutz nimmt, sondern sogar noch solchen Repressalien ausliefert oder diese unterstützt, dann ist es eine Situation, die auch eine EU meiner Meinung nach nicht einfach hinnehmen kann, tolerieren kann oder so tun kann, als wäre es eine Nichtigkeit. Ich bin der Meinung, auch die EU muss knallhart dagegen vorgehen und sei es über finanzielle Wege oder aber auch über politische Wege, einer solchen Entwicklung aufhalten, dass sie nicht weitergeht. Momentan ist diese Entwicklung nicht gestoppt und in Osteuropa dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter. We'll be right back. Ja, jetzt haben wir schon viel über Fußball gesprochen, aber wir haben auch schon erwähnt, dass ja, der MVD nicht nur aus Fußball und Volleyball besteht. Willst du noch ein bisschen auf die anderen Sportarten eingehen, die ihr anbietet? Ja, sehr gerne. Eben, der Fußball liegt häufig, der Fußball ist häufig so im Fokus der Gesellschaft, weil es eben die bekannteste Sportart ist mit den meisten Sendeminuten im Fernsehen. Aber auch andere Sportarten können Freude bereiten. Also angefangen hat es eben mit Volleyball bei uns. Einige Jahre später kamen die Schwimmer dazu, die MVD Tritonen, sind benannt nach den Figuren vom Wasserturmbrunnen hier in Mannheim. Das sind die sogenannten Tritonen, nach denen haben sich unsere Schwimmer benannt. Die haben auch 3 Trainingstermine die Woche und trainieren fleißig eben ihre Schwimmfähigkeiten. Später kam Fitness hinzu. Die Fitnessabteilung bei uns ist inzwischen die größte Abteilung, hat um die 150 Aktive. Und da bieten wir etliche Trainings an, von Entspannung und Yoga bis hin zu Functional Training, Wirbelsäulenfitness, aber auch Outdoor-Sportarten wie Wandern, Nordic Walking, auch Radtouren werden da organisiert. Also da ist ein großes, buntes Kursprogramm für alle TeilnehmerInnen dabei. Später kam auch noch Fußball hinzu, da war ich dabei. Wir haben inzwischen eine große Badminton-Abteilung, die vor 3 Jahren neu gegründet worden ist und inzwischen aufgeblüht ist. Schon länger gibt es auch Asian Sports bei uns. Auch da wird Yoga und Selbstverteidigung angeboten. Hab schon erwähnt, über 20 Trainings die Woche, die man bei uns besuchen kann. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei, der Interesse hat. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch mit dem Mangel an Sportplätzen und Hallen zu kämpfen, wie andere Vereine auch. Aber das, ja, da sind wir ein ganz normaler Verein, wie alle anderen auch, genau. Ja. Mangel an Plätzen gibt es immer und in Mannheim sind die Plätze und die Hallen nicht immer im besten Zustand. Das kennen alle Vereine wie wir auch. Machen wir das Beste draus und ja, Sport kann auch in einer schlechten Halle Sport machen, Spaß machen. Ja, über den Sport hinaus, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, ihr seid auch ein wichtiger Anlaufpunkt in der Community. Willst du die Stellung des MVD in der schwul-lesbischen Community noch ein bisschen beschreiben? Also ich sage mal so, wir versuchen als Sportverein natürlich auch unsere Besonderheit, nämlich der LSBTI-Zugehörigkeit, auch so ein bisschen gerecht zu werden durch öffentliches Auftreten. Ja, also wir sind hier im Rhein-Neckar-Raum die größte Vereinigung von LSBTI-Menschen, haben 330 Mitglieder und versuchen mit anderen queeren Vereinigungen gemeinsame Sache zu machen und Aktionen durchzuführen, wie den International Day Against Homophobie durchzuführen. Da hatten wir verschiedene Aktionen immer am 17. Mai. Wir nehmen jedes Jahr am CSD in Mannheim teil, in guten Zeiten mit einem kleinen Wagen, mit einer Fußtruppe und machen da eben neben allen bunten Gestalten auch auf uns Sportler aufmerksam. Also sind da so ein bisschen die normalen schwulen Lesben und Intertrans-Menschen, die nicht ganz so schrill auftreten wie vielleicht andere, versuchen uns aber auch ein bisschen politisch zu engagieren. Wir sind dabei am runden Tisch LSBTI der Stadt Mannheim, wo wir die Situation von queeren Menschen in der Stadt versuchen zu beleuchten, wo drückt der Schuh, wo findet immer noch Diskriminierung statt und versuchen da mitzumachen, dass man auch da gegen weitere Stigmatisierungen vorgehen kann. Ja, ist halt auch häufiger im Nationaltheater und so zu sehen, also auch nimmt auch in der breiten Öffentlichkeit einen Raum ein, würde ich mal sagen. Ja, also du sprichst Nationaltheater an. Da hatten wir eine Kooperation mit der sogenannten Bürgerbühne. Das ist eine Sparte des Schauspiels. Und da ging es darum, eine größere Bandbreite an Körperlichkeit auf die Bühne zu bringen. Also häufig war Theater eben noch von Menschen dominiert, die ja weiße Hautfarbe sind, die keine Behinderung aufweisen und eben auch sonst der Normativität entsprechen. Und das Nationaltheater wollte eben mehr Vielfalt, mehr körperliche Vielfalt auf die Bühne bringen, kam auf uns zu. Und es gab im Oktober eine Premiere im Schauspielhaus, Buddy Sternchen nannte die sich, an der wir mitgewirkt haben, sei es durch anfängliche Recherche, inhaltliche Aufbereitung des Themas, aber auch Mitglieder von uns waren eingebunden in das Projekt und standen selbst auf der Bühne. Ja, 25 Jahre MVD. Was würdest du dir für die nächsten 25 Jahre wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass zum einen schwul sein, lesbisch sein, inter, bi sein, trans sein völlig entspannt und völlig normal wird in unserer Gesellschaft. Dass jeder Mensch einfach so sein, so lieben und so durch die Welt gehen kann, wie er einfach ist. Da sind wir in einigen Bereichen auf einem guten Weg. In anderen Bereichen müssen wir noch ein bisschen aufpassen, dass es die richtige Richtung nimmt. Trotzdem wünsche ich mir, dass es unseren Verein auch weiterhin geben wird, auch in 25 Jahren weiterhin ein MVD existiert, wo weiter Menschen mit Freude am Sport und mit gemeinsamen Aktionen sich zusammenfinden und einfach Freude am Sport haben. Ja, prima. Besten Dank. Und ja, genau, wenn jemand, der die Sendung hört, mit euch Kontakt aufnehmen will, wie ist da die beste Möglichkeit? Also da verweise ich gerne auf unsere Homepage, mvd-mannheim.de. Da gibt es einen vielfältigen Überblick über unser Sportangebot, über unsere Trainingszeiten, viele bunte Bilder auch zum Angucken, wer sich interessiert. Und da sind auch die Kontaktdaten angegeben, sei es nun von den TrainerInnen, sei es von den Abteilungsleitern, sei es auch von uns vom Vorstand. Und wer Interesse am MVD hat, einfach Kontakt zu uns aufnehmen, eine E-Mail schreiben, häufig ist eine Telefonnummer angegeben, einfach anrufen und einfach sich melden. Ab den Pandemiezeiten am besten sich auch voranmelden, wenn man ein Training besuchen möchte. Nicht immer ist es so entspannt in der Halle, wenn irgendwelche Regeln gelten, ist es schon gut, vor Kontakt aufzunehmen. Aber an sich würde ich sagen, einfach vorbeikommen, mitmachen, ausprobieren, ob der Verein für jemanden was ist. Jeder kann bei uns vorbeikommen, jeder ist willkommen. Wir haben sogar heterosexuelle Mitglieder. Bei uns wird niemand ausgegrenzt. Ja, beste Voraussetzung, um Sport zu treiben. Ja, besten Dank, Markus Kellmann, und noch eine schöne Zeit. Michael, auch herzlichen Dank für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch. Ich muss da wirklich mitmachen. Was ist denn das Chor? Mann, dein Chor für Album. Hör mal, du musst mitmachen. Sophia müsste halt zur 3CL runterpitchen, weil sonst ist. Macht keiner mit. Komm, machen wir mal so eine zweite Scheiße. Aber gut, das hat man ja auch schon. Das funktioniert nicht. Nee, das ist langweilig so. Das macht doch wirklich keiner mit. Wollen wir das nachher noch machen? Ja, das war die vorproduzierte Dezemberausgabe von Pressing, der etwas anderen Sportsendung im Bermudafunk. In der Erstausstrahlung am 7.12. ab 20 Uhr oder zu einem anderen Zeitpunkt im Wiederholungsfunk oder im Austausch bei einem anderen freien Radio. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch im Januar Pressing ein. Da ist der erste Dienstag am 4.01.2022 um 20 Uhr. Ja, bis dahin bleibt negativ und gesund. Ja, und kommt gut rüber in das Jahr 2022. Tschüss sagen Michael und Kerstin. Follow me. Follow.